Das heißt, darin gibt es gerade nicht den Ausweg in die Vergeistigung, noch das Stehenbleiben beim ohnmächtigen Dualismus von Geist und Materie. Wenn dieser Weg beschreibbar ist, darf er nicht in Widerspruch geraten zu dem anderen, der traditionell, marxistisch gesprochen, von der Produktion ausgeht. Nur ist uns diese, die Produktion als Ganzes, immer nur gefangen in einer ihr Fremdensprache zugänglich. Marx geht im Kapital zwar nicht von der Produktion aus, sondern von der Ware. Was heißt das aber? Als dass er uns zeigt, wie die produzierten Dinge und ihre Besitzer nur in verzerrter Form, nicht anders als eben in Warenform, in der Sprache des Wertes und der Preise zueinander treten können. Nur in dieser Verzerrung und unter dieser Hülle sind sie uns zugänglich. Damit ist nun klar, wir können uns tatsächlich, wenn auch mühsam, denken, dass es ansprechend gibt, was dieser den Rand tritt, wo tatsächlich das lose Sprechen nicht mehr ausreicht, sondern solche Sprachhandlungen wie das Schießen auf die Turmuhren an die Stelle tritt. Die Frage ist, wie kann denn ein Aufheben verneinendes Sprechen über die bisherige Produktion und Politik einen Halt in den Dingen selber finden? Antwort in unerlaubter Abkürzung: in den Niederlagen. Die Niederlage der französischen Revolution schleuderte aus dem Weitermachen heraus, stellte vor einen Abgrund, über den erst neu die Brücke zu schlagen war. Das gilt für die Niederlagen von 1848, von 1917, für die der RAF nicht anders. In der Niederlage stößt die politische Produktion der Weltveränderung auf ihren zeitweiligen Untergang, der die andere Rede freisetzt, die nicht bloß Fortsetzung des Begonnenen, sondern Weiterführung über den Riss hinweg zu sein hat. Der Einwand, dass die Niederlage zur Produktion selbst gehört, zieht nicht. Zwar wird oft gesagt, das habt ihr, zum Beispiel ihr Genossen von der RAF, euch selbst eingebrockt, also ist das auch Teil eurer Produktion. Wenn produzieren aber nach Marxens Baumeister-Bienen-Vergleich das Vorwegnehmen der Handlung im Kopf voraussetzt, dann ist klar, dass die Niederlage dieses Projekt im Kopf durchkreuzt. Insofern steckt in ihr unweigerlich die Negation im Sinne Hegels. Die Forderung an den Nachdenkenden, dass er dem unmittelbaren Geschehen distanziert gegenübertritt, und die andere, dass der Prozess, von dem er redet, ihn mit ergreift, lassen sich materialistisch nur im Ausgang von der Niederlage erfüllen. Sie reißt aus dem Zusammenhang heraus, schafft Distanz, und fordert doch unerbittlich, dass sie als eigene anerkannt werden muss, diesen Zusammenhang neu zu knüpfen, Teilnahme. Wenn ich also von alles ist Sprache ausgehe, gerate ich schließlich auf die Sprache der Dinge, denen am Ende nicht reden, sondern körperlich eingreifend geantwortet wird. Oder ich folge der körperlich eingreifenden Produktion und der sich stützenden Politik. Wo finde ich den Punkt, von dem aus sie in ihrer bisherigen Gestalt verneint und vergegenwärtigt wird? Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. In der Niederlage verliert Benjamin Satz seine Geltung. In ihr geht es nicht weiter. Die Stockung stößt Sprache aus. Das so viel also zu diesem Sprachdenken. Nun, das dritte Element war eben diese Vorstellung, Materialismus bedeutet Materialismus des menschlichen Leibes. Benjamins heftigster Einspruch gegenüber dem traditionellen marxistischen Gedankenhaushalt galt dem, was er metaphysischen Materialismus nannte. Er stellte ihn, am ausdrücklichsten im Surrealismus-Aussatz, einen anthropologischen gegenüber. Nicht nur der Name ist hier von Feuerbach übernommen, sondern auch die Fragestellung. Wie betrifft uns das, was uns materiell bedingt, in unserem körperlichen Dasein? Sofort fragt Benjamin freilich über Feuerbach hinaus: Und wie muss ich diesen Körper bewegen? Welche Haltung muss er einnehmen, damit er und in ihm ich von allem getroffen wird, ohne dabei etwas auszulassen? Noch bevor es überhaupt zur Alternative der letzten Feuerbach-These von Marx kommen kann, nämlich der Wahl zwischen bloßem Interpretieren oder und eingreifendem Handeln, sieht Benjamin schon die Notwendigkeit, im Erkennen selbst Haltungen einzunehmen und Handlungen zu vollziehen. Dabei aber bleibt dieser Leib, solange er der des einzelnen Wesens bleibt, nur ein begrenztes Selbst der Aufnahme und Erfahrung.